C2B. Frau Stingel, setzen Sie sich. Sie sind bestimmt der Sohn. Mein Name ist Kaiser, ich bin der Stationsarzt. Ja, guten Tag, Stingel. Wir wollten noch einmal mit jemandem sprechen. Ich habe meinen Sohn extra hergebeten. Ja, das ist eine gute Idee. Möchten Sie eine Tasse Tee oder Kaffee? Tee, bitte. Wenn Sie einen Kaffee hätten, wäre das toll. Wir haben ja letzte Woche über Ihre Krebserkrankung gesprochen. Und Sie haben jetzt noch einmal um ein Gespräch vor der Chemotherapie gebeten. Ja, richtig. Ich bin in den letzten Tagen so unsicher, ob das alles so sinnvoll ist. Was meinen Sie mit sinnvoll?